Hello, Hallo, hallo, hallo. hello, hello. Good morning. Guten Morgen. So we heard yesterday that the gift of the Spirit is first of all for the purpose of all. Wir haben ja gestern gehört, dass das Wirken des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes zum allgemeinen Nutzen sind. Doesn't profit, then something is going wrong. Und wenn es nicht zum allgemeinen Nutzen ist, dann läuft etwas schief. But look. Aber schau. There is another scripture that tells us for what it's for. Da gibt es eine andere Schriftstelle, die uns sagt, für was es ist. Stay in 1 Corinthians 12. Wir werden im 1. Korinther 12 bleiben, That's the chapter of the gift of the Spirit. weil das ist dieses Kapitel über die Gaben des Heiligen Geistes. Verse 27 says this. Und Vers 27 können wir lesen. You are the body of Christ and members individually. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. The whole chapter talks about the gift and that we are a body. Und das ganze Kapitel redet über die Gaben und dass wir ein Leib sind. It tells us that we should prophesy so that we can build the body up. Und es sagt uns, dass wir prophezeien sollen, um den Leib aufzurüsten. The purpose of the gift is always the body, the body, the body, the body, the body. Und so das Ziel oder die Bestimmung dieser Gaben ist immer der Leib. If the gifts are not focused on the well-being of the body. Aber wenn die Gaben nicht auf das Wohlergehen des Leibes ausgerichtet sind, don't stop taking the attention of the individual and put it on the body. Wenn wir nicht damit aufhören, unsere Aufmerksamkeit auf den Einzelnen zu richten und uns stattdessen auf den Leib zu konzentrieren, literally abusing the gifts of the Holy Spirit. Dann missbrauchen wir die Gaben des Heiligen Geistes. In 1 Corinthians 12, im 1. Korinther 12, the word body is used 18 times. 18? 18. Kommt das Wort Leib 18 Mal vor. I mean, this is incredible. Und das ist unglaublich. It's used more than any other place in the Bible in this one chapter. In diesem einzigen Kapitel wird es mehr gebraucht als im ganzen Rest der Bibel. Any place in the New Testament, not one chapter where it uses the word body as much as here. Und es gibt kein anderes Buch im Neuen Testament, wo das Wort Leib so oft gebraucht wird wie hier. Isn't that interesting? Ist das nicht sehr interessant? The chapter that talks more about the gifts of the Holy Spirit than any other place in the New Testament. Dass das Kapitel, wo die Gaben am meisten vorkommen in der ganzen Bibel, also talks more about the body than any other place. Redet auch mehr über den Leib als an irgendeinem anderen Ort. Here is what we have to understand. Und da ist, was wir verstehen müssen. If the whole purpose of the gifts is not the body, we have done something wrong. Wenn das ganze Ziel dieser Gaben nicht der Leib ist, dann haben wir etwas Falsches gemacht. I personally believe, ich persönlich glaube, that there should never be any gathering of the body of Christ, dass es im Leib Christi nie eine Zusammenkunft geben sollte, in a meeting, nicht in einem Hauskreis, nicht an einem Treffen, is not at least a number of the gifts of the Holy Spirit expressed, wo nicht mindestens ein paar der Gaben des Heiligen Geistes fließen können. One of five leaders of a brand new community. Ich bin einer von fünf Leiter einer ganz neuen Gemeinschaft. Community without limits here in Sao Paulo. Gemeinschaft ohne Grenzen in Sao Paulo. Meet every Wednesday. Und wir treffen uns jeden Mittwoch. Never do we meet without giving room to the gifts of the Spirit. Never. Wir treffen uns nie, ohne den Gaben des Heiligen Geistes Raum zu lassen. Nie. We do that. Wieso tun wir das? Because the gifts are for the body, and when we meet, we come together as the body. Weil die Gaben sind für den Leib, und wenn wir uns treffen, kommen wir als Leib zusammen. You know, the Bible tells us that we must not neglect the gift. Wisst ihr, die Bibel lehrt uns, dass wir die Gaben nicht vernachlässigen sollen. God is very clearly to Timothy. Und Paulus hat das ganz klar dem Timotheus gelernt. Don't neglect the gifts. The gifts are important, but they're important for the body. Vernachlässige nicht die Gaben. Die Gaben sind wichtig, aber die sind für den Leib. You know, there is something that people find it so hard to learn, yet it's so clear in the scripture. Und wisst ihr, da gibt es etwas, was die Leute so schwierig finden zu lernen und doch so klar in der Schrift zu finden ist. Earnestly desire the gifts of the Spirit. Paulus lehrt uns, dass wir uns ernsthaft nach den Gaben ausstrecken sollen. Vor allem Prophezeiung. Think about this one statement only. Denk über diese eine Aussage nach. Und ich sage euch, es ist egal, in welches Land auf dieser Welt ich gehe. Any nation and any culture in the world. Ich kann in irgendeine Nation oder irgendeine Kultur auf der Welt gehen und ich sehe immer das Gleiche. People are so self-centered and self-focused that they earnestly seek the prophet to get a prophecy. Die Leute sind so selbstzentriert, dass sie sich danach ausstrecken, für sich selber eine Prophetie zu bekriegen. Wrong. Aber das ist falsch. The Bible says that we should earnestly desire to be used in the gifts of the Spirit. Weil die Bibel sagt, dass wir uns nach ausstrecken sollen, in den Gaben des Heiligen Geistes für den Leib gebraucht zu werden. In our hearts. Und wir müssen ein Herzensschrei in uns haben. So we can be channels of the expression of the gift of the Holy Spirit. Dass wir Kanäle von dem Ausdruck der Gaben des Heiligen Geistes sein können. Wieso? Weshalb? The body can benefit. So dass der Leib zum Nutzen kommt. We talk more. Morgen reden wir mehr darüber.